Von Beginn an war beiden Seiten klar, dass die US-Regierung weiter militärische Unterstützung für Israel leisten will. Doch erst nach mehreren Verhandlungsrunden und Monaten diplomatischen Armdrückens sind die genauen Konditionen unterschriftsreif. In Israel würdigte US-Botschafter Shapiro schon Anfang der Woche das Abkommen als neuen Rekord. Die amerikanische Militärhilfe für die kommenden 10 Jahre ist festgehalten in einer Absichtserklärung, über die wir in den vergangenen Monaten diskutiert haben. Unsere nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice sagte vor kurzem vor dem amerikanisch-jüdischen Komitee, das Abkommen sei das größte militärische Unterstützungspaket für ein Land in der amerikanischen Geschichte. Die USA gewähren Israel voraussichtlich Hilfen in Höhe von 38 Milliarden US-Dollar. Das sind ab 2019 3,8 Milliarden pro Jahr. Die Summe bleibt aber hinter den Forderungen von Israels Regierungschef Netanyahu zurück, schreibt der Journalist Barak Ravid. Die israelische Regierung erklärt, sie sei gezwungen, mehr Geld für Militär auszugeben. Schuld sei der Atomdeal mit Iran, der Israel kein bisschen mehr Sicherheit bringe. Überhaupt begann Netanyahu die Verhandlungen erst, als klar war, dass er ein Abkommen der internationalen Staatengemeinschaft mit Iran nicht mehr stoppen kann. Aber schon im Februar stellte er öffentlich die Gespräche wieder in Frage. Die Oppositionspolitikerin Livni warf Netanyahu im Radio vor, den Interessen des Staates Israel zu schaden. Anstatt hinter verschlossenen Türen darüber zu verhandeln und so viel wie möglich herauszuholen, überbringt der Ministerpräsident eines Tages die unfassbare Nachricht, nicht mit dieser Regierung, sondern mit der kommenden US-Regierung den Deal abschließen zu wollen. Ein Streitpunkt war die bisher geltende Vereinbarung, dass von 26% der Militärhilfe Produkte der israelischen Rüstungsindustrie gekauft werden können. Der Absatz ist gestrichen. Die US-Hilfe darf Israel nur noch bei US-Firmen ausgeben. Zum anderen habe sich Israels Regierung verpflichtet, in den nächsten 10 Jahren nicht mehr am Präsidenten vorbei, direkt beim US-Kongress um zusätzliche Mittel für die Raketenabwehr zu bitten, heißt es in Haaretz. Das Abkommen gilt in Israel trotzdem als Meilenstein, auch bei Oppositionspolitikern wie dem Chef der Arbeitspartei Herzog. Das Paket wird vielleicht auch US-Präsident Obama etwas Gerechtigkeit bringen, dem in Israel viel Kritik entgegenschlägt. Dabei hat der US-Präsident zur Sicherheit Israels einen entscheidenden Beitrag geleistet. Obama und Netanyahu wollen nach der Unterzeichnung des Abkommens in Washington zumindest mal wieder miteinander telefonieren, heißt es in Jerusalem.